Rührschüssel-Set, Rührschüssel-Set, Rührschüssel-Set, Sammelüberweisung, Rührschüssel-Set, Rührschüssel-Set, Kinderüberraschungsei. Vorwahlkampf, Niederwarenhandlung, Vorwahlkampf, Niederwarenhandlung, Live-Übertragung, Lohnfortzahlung, Maturantenüberschuss. Vorwahlkampf, Niederwarenhandlung, Vorwahlkampf, Niederwarenhandlung, Live-Übertragung, Lohnfortzahlung, Maturantenüberschuss. Rührschüssel-Set, Rührschüssel-Set, Rührschüssel-Set, Sammelüberweisung, Rührschüssel-Set, Rührschüssel-Set, Kinderüberraschungsei. Volksanwalt, Lederhosensammlung, Volksanwalt, Lederhosensammlung, Live-Übertragung, Lohnfortzahlung, Politikverdrossenheit. Volksanwalt, Lederhosensammlung, Volksanwalt, Lederhosensammlung, Live-Übertragung, Lohnfortzahlung, Politikverdrossenheit.